Hallo zusammen. Ein wenig Unmut hat sich unter den Mitgliedern der Portaus Six Gang breit gemacht, nachdem Jimmy Delane Francesco zum Interimsboss ernannt hat. Ist Francesco, der mit seinen Kumpeln das Verschwinden von Tyler Banks nicht verhindern oder gar aufklären konnte, wirklich der geeignete Mann, um die stetig wachsende Familie anzuführen? Und dann geschehen die Übergriffe auf die Einrichtungen der vom Erfolg verwöhnten Bande. Während Falcone sich mit seiner neuen Flamme den frühlingshaften Sonntagnachmittag verbringt, versammelt Francesco seine Schergen um sich. Der Überfall auf das Speakeasy soll gesühnt werden und das ist die Gelegenheit, um seine Führungsrolle zu behaupten. Vor dem Hauptquartier stehen sie nun bereit, ein Dutzend schwer bewaffneter Gangster in drei schwarzen Autos und warten auf Francescos Kommando. Mein Name ist Michael und Francesco ist niemand Geringeres als Thomas. Hallo. Ihm zur Seite steht Jacopo, gespielt von Thomas. Hallo. Und Francesco, den müssen wir noch suchen. Falcone, den muss man noch suchen, der wird gespielt von Dominik. Ja, sind wieder ein erster Take. Und der Take-Out wird dann eigentlich auch ein Outtake, oder? Falcone, mit Isabel im Arm schlenderst du die Schaumaschine im Parks. Wohin? Welcher Tag ist heute? Sonntagnachmittag, immer noch. Immer noch Sonntag? Mhm. Seit 4 Wochen, ja. Okay. Ja, wohin entführst du Isabel? Ja, keine Ahnung, ist da irgendwie ein Teich in der Nähe oder so, wo ich angucken kann? Neben der Zementfabrik. So, ich hab gesagt, ich bin in den Park. Ja, ich habe gesagt, ich gehe spaziert durch den Park, ja. Von mir aus gibt's da auch einen Teich. Ja, dann gehen wir halt zum Teich. Ich habe an deiner Stelle gesagt, leider gehe ich nicht zum Teich, weil Teich mag ich nicht. Und gucken uns Enten an. Es hetzt ein kleiner Junge quer an euch vorbei, rempelt euch fast um. Hey! Entschuldigung, Sir! Und läuft damit weiter. Hat er mir was geklaut? Nein, hat er nichts geklaut. Kein Grund, ihn umzubringen. Schade. Und so schaut ihr euch also die Enten an, wie die über den Teich halt schwimmen. War an dem Jungen was Besonderes? Der war nur eilig unterwegs und hat euch angerempelt. Hm. Und es dauert nicht lange, bis dann aus der Richtung, wo er hingelaufen ist, zwei Männer dann angelaufen kommen. Die kommen dir irgendwie bekannt vor. Sie sind? Entfernt kommen die sofort bekannt vor, dass sie wohl auch Mitglieder der Familie sind. Okay. Und ich glaube nicht, dass sie zufällig hier sind. Naja, zumindest die Tatsache, dass die ziemlich eilig rennen, ist ungewöhnlich. Okay, ich guck mir das mal an und versuche Isabella mit einer besonders hübschen Ente abzulenken. Guck mal, die da drüben. Ja, hältst die beiden auf oder sprichst die an? Das ist jetzt dieser berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Aber eigentlich, Nein, du brauchst sie nicht aufzuhalten, weil das hat ja zu lange gedauert. Einer von den beiden erkennt dich, zeigt auf dich und kommt auf dich zugerannt, der andere im Schlepptau. Falcone! Was machst du denn hier? Ich entschuldige mich kurz, Isabella. Ich versuche außerhalb ihrer Reichweite zu gehen. Was los macht ihr? Francesco hat uns alle zusammenbeordert. Er will irgendwas, er plant was Großes. Sollen alle kommen, hat er gesagt. Jetzt? Ja, jetzt. Ich spring ihn um. Komm, pack deine Sachen. Okay, habt ihr ein Auto? Ja, Joe hat ein Auto. Wir gehen gerade hin. Ja. Kommst du jetzt mit? Gib mir 2 Sekunden. Ja, aber nicht mehr. Dann jogge ich zu Isabel und sag, Isabel, es tut mir leid, es gibt gerade einen Notfall auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Am Sonntag? Ja, ich weiß auch nicht. Er meinte, der Chef hat irgendwie einen Schlachterunfall gehabt. Ich muss auf jeden Fall dringend los. Ich glaube ihm. Es tut mir leid, ich melde mich bei dir. Ich muss jetzt los. Du siehst dann sehr enttäuschte Isabel. Überzeugen oder Charme? Ja, dann doch eher überzeugen. Ja, Lügen gibt's ja nicht. Ja! Oh. Na gut, Schatz. Sie drückt dir noch einen Kuss auf den Mund. Ja, ich umarme sie und renne los. Pass auf dich auf. Ja, natürlich. Damit rennt ihr dann zu dritt, 2 Blocks weiter. Da steht auch schon besagter Joe mit seinem Wagen. Ein bisschen nervös, springt rein. Und düst damit zum Hauptquartier der Portaus Six Gang, wo, wie gesagt, schon 2 andere Autos stehen, eine ganze Horde weiterer Mitglieder der Gang, sodass er insgesamt auf 1 Dutzend kommt. Francesco, du stehst da. Genau. Etwas verspätet kommt halt der Wagen mit den 4, unter anderem Falcone. Na gut, heute ist Sonntag, da kann man es etwas ruhiger angehen lassen, wenn man zu einer Schießerei will. Also, diese andere Gang da oben, am jenseits des Ufers hat uns angegriffen. Wir fahren jetzt rüber und zeigen ihnen, dass man das bei uns nicht machen kann. Alle dabei? Natürlich. Klar, Boss. Wie stellst du das vor? Was soll man mitnehmen? Ja, Maschinenpistole, Pistolen, uns, das Auto. Das andere Auto. Das volle Programm, okay, klar. Naja, keine halben Sachen. Mal kurz, auf Topic. Du willst jetzt die angreifen, von denen wir keine Beweise haben. Erinnere ich mich da richtig? Ja, völlig. Der erste Boss. Wir sind von der Nachbargang und wer würde sonst bei uns irgendwie Ärger machen, wenn nicht irgendwie Nachbargang, die unser Gebiet übernehmen? Völlig logisch. Außerdem, wenn wir nichts tun, sind wir hier bald unten durch. Kann ich nicht mal kurz sprechen, Francesco? Ja. Ja, dann nehme ich mal Francesco zur Seite. Die anderen sind ja so gut beschäftigt, rennen ins Hauptquartier, schieben irgendwelche Kisten weg, holen aus dem Versteck am Boden die ein oder andere Waffenkiste raus, munitionieren auf. Entschuldige mich, falls es jetzt etwas plötzlich kommt, aber bist du total wahnsinnig? Nein. Weißt du, was du hier gerade tust? Denke schon. Du fängst einen Krieg an mit der Nachbargang ohne irgendwelche Beweise. Was soll es denn sonst gewesen sein? Was weiß ich? Es könnte jeder gewesen sein. Warum sollte es ausgerechnet die sein? Du machst es nur schlimmer. Willst du meine Autorität in Frage stellen, oder was? Was ist denn los mit dir? Also. Die Jungs haben irgendwie so die Meinung, dass wir hier nicht hart genug durchgreifen. Wir müssen ihnen einfach mal zeigen, dass ich hier wirklich der Boss bin. Sonst machen die irgendwann, was sie wollen, machen ihre Privatarmee auf oder ihre Privatgang oder gehen zu anderen Gangs. Ja, oder sie sterben in irgendeinem sinnlosen Krieg jetzt. Das ist das Boost-Risiko hier. Ich fass mir an den Kopf, relativ fassungslos. Du machst damit alles nur schlimmer. Hast du eine bessere Idee? Die Füße stillhalten, Informationen suchen. Was haben wir in den letzten Wochen gemacht? Informationen zu. Ja, na und? Nichts. Und die Konsequenz daraus ist, einen Krieg anzufangen? Mit irgendjemandem? Gab schon wichtigere Anlässe. Ich laufe zwischen die beiden rein und rufe so, Francesco, ich brauche noch Magazine für meine Tommy. Wo sind denn noch welche? Ach, was weiß ich, frag den da. Der hat ja wohl offenbar welche gefunden. Ja, deutlich zu einem, der schon mit einem Maschinenpistol rumläuft. Gabriele. Hm? Ja, komm, Jacopo. Hier, fang. Ja. Man, wir könnten auch wieder bei den Chinesen vorbeischauen, wenn ihr das lieber uns. Mir wäre lieber, wenn wir hier jetzt nicht alle gegen uns aufwiegeln. Wegen nichts. Tja, aber deshalb bin ich halt der Boss und nicht du. Noch was? Wir werden dann soweit. Okay, ich komm. Ja, da Fagun mich offenbar gerade nicht geschlagen hat, wie ich erst vermutete, gehe ich zum Auto. Geschlagen. Geschlagen? Oder was hast du von? Einen Bruderkuss, oder? Jacopo. Ja. Stehe gerade vor einem Dilemma. Mein Charakter wird was tun, was ich als Spieler nicht gerne tun wollen würde. Also ich bin voller Enthusiasmus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der erste große Einsatz, ich kriege eine Tommy. Alles ist gut? Ja. Eine schicke Karre kommt um die Ecke gebogen. Mhm. Und in einem cremefarbenen Anzug mit passendem Hut steigt Luigi aus und kommt auf euch zu. Hey, Luigi. Ist ja doch noch gekommen. Ja, klar doch. Was liegt an? Nun, wir zahlen es den Jungs von drüben heim, nachdem sie unser Etablissement verwüstet haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hm. Portgals? Jupp. Ja, verdient haben sie auf alle Fälle meine Abreibung. Ja, aber jetzt ist für klug, klug. Was weiß ich, ich bin neu als Boss. Da hast du allerdings recht. Naja, du bist der Boss, du wirst wohl wissen, was du machst. Ja. Hey, Jacopo. Ja? Gib mir mal die Tommy Gun. Ja, hier. Er schnappt sie sich, lädt sie kurz durch und steigt ins Auto. Ja. Ich gehe zu irgendeinem anderen. Hau ihm gegen die Schulter und nehme ihm seine Tommy Gun weg. Bist du immer noch der Fahrer deines eigenen Wagens oder jetzt, wo du der Boss bist? Kannst du schon mal anders hier fahren? Okay. Ja, ich kann fahren. Okay, dann setze mich irgendwo auf den Beifahrersitz. Hey, Jacopo. Ja, Falcone? Komm mal her. Okay. Ich nehme den Tommy Gun weg und schick's auf. Ich warte nur, dass die Kugeln bei mir einschlagen. Ich hasse euch, wirklich. Ja, dann, ich habe ja noch irgendeine kleine Waffe, dann schaue ich ein bisschen enttäuscht auf die Waffe und schrecke uns auf. Mein Tag wird kommen. Wir werden schon noch sehen. Ich werde Ihnen zeigen, wozu ich gemacht bin. Wasch dir. Und damit braust du dann noch los, quer durch die Straßen von Chicago, jenseits des Flusses, wo fährt er hin? Ja, zu den Portgals. Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal irgendwie, also das Hauptquartier, wo das war Hauptquartier von denen, das wissen wir ja ungefähr, ne? Also das ist so. Kann auch ein anderer Club von denen sein oder irgendeine Einrichtung, die gleichwertig ist zu unserem Club, der da verwüstet wurde. Also die stehen ja nicht unbedingt in den gelben Seiten. Ja, das Thema hatten wir letztes Mal schon. Unser Hauptquartier war anscheinend bekannt genug, um dort einen LKW zu versenken. Bisschen kennt man sich doch aus. Ein bisschen kennt man sich, ja, ein bisschen kennt man sich. Vor allem, weil es direkt auf deiner Flussseite ist, wo wir auch gerade die Brücke haben, wie ich sehe, zum Hauptquartier. Echt, unser Hauptquartier liegt beschissen, muss ich sagen. Tja. Strategisch günstig. Genau, wir müssen den Brückenkopf verteidigen. Kann ja nicht alles haben. Also, Falcone hört sich an, als wäre für ihn der Abend schon gelaufen. Also für irgendjemanden ist der Abend gelaufen. So viel sicher. Jetzt seid doch mal enthusiastisch. Irgendjemand stirbt heute. Auf jeden Fall stirbt heute jemand. Da seid ihr also, plus Luigi und 8 weitere. Ich werde also sterben, das ist super. Mehrere Chancen, das Ereignis zu verhindern. Und 2 Leute mit Tommy Guns da, die es nicht wollten, glaube ich. Ja, ihr könnt euch mal auf die Fahrzeuge verteilen, so wie ihr das gerade haben wolltet. Alle sind schweigsam, beschäftigen sich mit dem, was vielleicht dann gleich kommt oder auch nicht. Ihr nähert euch dem euch bekannten Hauptquartier der Portgals im Hafengebiet. Es ist ähnlich wie ihr, habt auch eine Lagerhalle, 2-geschossig. Und jetzt kann ich ein bisschen was aufdecken, weil, wie gesagt, ich habe ja ausnahmsweise mal was vorbereitet. Von der Straße aus seht ihr ein etwas zurückliegendes Lagerhaus. Davor parkt ein Lastwagen. Das Lagerhaus hat 2 große Tore zur Straße hin. Also davor ist ein kleiner Hof, wie gesagt, da steht der LKW gerade. 2 Tore sind geschlossen. Links vom Gebäude führt ebenfalls eine kleine Gasse nach hinten. Rechts vom Gebäude ist eine größere Lagerhalle, die aber niedriger ist. Die ist also nur 1-geschossig angebaut. Das heißt, einen Trupp um das Gebäude herumschicken und einen Trupp, ja, der irgendwie auf das Nachbargebäude geht und von oben quasi Rückendeckung gibt, ne? Ach, so viele Leute sind ja auch wieder nicht. Ich würde sagen, Falcone, du nimmst deine beiden Jungs, du gehst hinten rum. Und wir anderen sind höflich genug, den Vorderrang zu nutzen. Okay, schneiden wir raus. Mhm. Ja, dann zeige ich mir mal Ulf und Zulf an die Seite. Oh. Gott, jetzt fehlt er uns. Ich kann die Figur nicht mehr bewegen. Schaut auf. Ah, der Dingerling. Soll ich dich mal wieder aus dem Schatten rausholen? Ja, bitte. Luigi kriegen wir weiterhin nicht mit. Was ist, wenn wir ein Auto da quer hinstellen? Also hier? Ich kann nicht Punkte machen. Hier daher quer hinstellen, damit man quasi die... Falls jemand von hinten rauskommt, dass das quasi ein natürliches Hindernis ist, Fragezeichen? Ja, kann man. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo sie eingehen, was sie trinken. Ja, das werden wir schon noch sehen. Oder? Im Schwarzen? Also so, wie ich das jetzt aufgedeckt habe, ist etwa dann die Wegführung. Jacopo, schau doch mal im Laster, der Schlüssel steckt. Ja, mach ich. Und dann kannst du durch die Tür reinfahren. Meine Profis lernen. Steckt der Schlüssel? Ja, es steckt der Schlüssel. Yay. Das heißt, ich kurbel das Ding an. Einmal was zu unserem Gunsten. Das kann nur schief gehen. Hau den Rückwärtsgang rein. Wahnsinniger. Das ist mein Tag. Und ja. Krach mit dem Ding in den Ding. Alles klar. Das wolltest du immer schon mal machen, ne? Okay, also im Rückwärtsgang brettert Jacopo mit dem Laster der Portgals rückwärts in das Lagergebäude. Das zerschmettert das geschlossene Holztor und spätestens jetzt dürfte eure Anwesenheit nicht mehr unbemerkt geblieben sein. Okay, Jungs, rein, lasst ein paar übrig. Schießen wir? Ja. Moment, Jacopo. Ja? Erstens bist du gerade noch beschäftigt mit Rückwärtsfahren, okay. Und zweitens, wie du siehst, ist an der Fahrerseite jetzt kein Ausstieg möglich. Wie? Ich muss genau da stehen bleiben? Das könnte doch sein, dass ich so stehen bin. Was macht Falcone mit seinem Trupp? Hin um ihn. An die Tür. Ist das hier die Tür? Nein, das ist eine Feuerleiter. Oh. Okay. Wäre auch cool, wenn ich von oben runter. Ja, dann sage ich, Gabriele, zeig auf die Leiter. Gabriele macht sich also auf zur Feuerleiter, hängt sich seine... Nee, Daniele. Daniele und Leonardo, oder? Daniele klettert die Leiter rauf, also hängt sich seine Shotgun über die Schulter und klettert die knarzende, rostige Feuerleiter nach oben. Also Jacopo, du kannst vielleicht die zwei dann auch gleich irgendwie steuern, damit wir nicht ganz so in Langeweile kommen. Francesco schnappt sich dann den Rest. Mhm. Aber er versperrt jetzt wirklich die komplette Einfahrt, oder? Ja, so wie er stehen geblieben ist, also ich kann aber ein bisschen aufdecken. Ja, aber es ist ja ein zweites Tor noch, also ist ja nicht so. Ja, aber das ist ja auch noch zu. Also entweder kommst du wieder raus oder du fährst weiter rein. Das üben wir noch. Gott. Für das erste Mal gar nicht schlecht, du bist durch die Tür gekommen. Wie man das dann irgendwie wieder freigibt, das lernen wir. Ja, mir gefällt das jetzt trotzdem mit dem in der Tür stehen bleiben, das ist schon ganz okay. Das hört sich nach einer machbaren Herausforderung an. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich einfach gleich meinen Revolver ziehe und durch die Fenster zum Schießen anfange. Baller einfach auf alles, was sich bewegt. Das wäre in erster Linie mal wir. Ich teste mal, ob das andere Tor offen ist, wenn Jacopo darauf besteht, da oben zu stehen. Also es ist zu, aber es hängt kein Vorhängeschloss dran. Ja, ich zieh's mal auf. Es wackelt, es knarzt, es lässt sich öffnen. Dann ist es jetzt offen und wir sehen was. Ich kletter währenddessen auf der Beifahrerseite raus. Das müsste ich direkt ausgehen, ne? Ja, ausnahmsweise. Naja, schau mal, das ist ja die, das, bis daher ist die Motorhaube, also ist schon so, dass die Tür aufgehen müsste eigentlich. Auf der anderen Seite sehe ich sein, weil das sind die Kisten. Mhm. Aber auf der Seite müssen wir rauskommen. Ich luke hier um die Ecke. Falcone hat sich einmal hinter das Gebäude begeben, zu an die Seite. Du kannst hinten rumschauen. Du blickst auf, zum einen auf den Kanal, auf der anderen Seite die Rückseite vom Gebäude. Auch da befindet sich ein recht großes zweiflügeliges Tor. Gut, jetzt habt ihr alle zumindest ein paar Aktionen gehabt. Mal gucken, was ich denn dann jetzt daraus mache. Du jagst jetzt die Lager hoch. Oh ja. Mit deinem vorher plantierten Sprengstoff. Genau, die habe ich nämlich exakt da unten in der Ecke. Einer, da stehen hier die ganzen Fässer und hier in der Kiste ist auch einer. Und dann hat das Ganze sich erledigt. Nein. Das ist dann der Game of Thrones Weg, um zu Platz zu beenden. Ja, genau, das war mir jetzt alles so ein bisschen zu langweilig. Und dann ich dachte nur, das Königin wäre. Okay, dann schauen wir mal. Oh, 83 klingt gut. Also von der linken Seite her, ist leider nicht korrekt eingenordet, obwohl doch, die ist eingenordet. Also von Westen her kracht ein Schuss durch eine Scheibe, nämlich im hinteren Bereich ist abgemauerter Bereich, zwei Fenster, die in Richtung Jacopo und Francesco rausschauen. Scheint sowas wie ein Büro oder irgendwas zu sein. Von daraus wird geschossen. Es kracht, es spritzt eigentlich ein Staub links von Francesco auf. Der Schuss ist also da irgendwie in den Boden gegangen. Seht es als Warnschuss. Kannst du mir nochmal sagen, was das für Türen sind? Metall oder Holz? Holzturm. Massiv Holz? Oder Sperrholz? Nee, das ist dann jetzt halt schon eher Massivholz. Alles klar. Dann machen wir der Reihe nach Jacopo. Ja, also als ich den Schuss höre, ducke ich mich sofort hinter dem Lastwagen, hinter der Fahrerkabine weg und ziehe meine Waffe. Ah, nein, die habe ich eigentlich schon in der Hand. Und versuche so halt hinzulugen und zu schauen, ob ich sehe, woher der Schuss gekommen ist, beziehungsweise ob ich denjenigen sehe, der geschossen hat. Hm, du kannst ihn nicht sehen, du kannst aber den Punkt insofern lokalisieren als von da hinten irgendwo, ne? Viele Möglichkeiten gibt's hier ja nicht. Ja. Francesco? Das sind ja doch relativ dünne Wände oder sowas, oder? Da, wo der eine sich versteckt hat. Das ist gemauert. Das ist Ziegelmauer. Noch Ziegelmauer. Mhm. Ich dachte, die guten alten amerikanischen Holzwände, wo es durchgeht. Ich rufe, ergebt euch und schließt euch uns an, dann passiert hier nichts. Wirklich? Geh ein bisschen vor. Echt? Also das wird sogar mir zu radikal. Wenn ich den Schuss höre... Der ist nicht zu überhören, ja. Gehe ich natürlich mit der Waffe voran um die Ecke und hinter die Tür. Hier ist doch bestimmt so ein Spalt, oder? Und dann so durchgucken. Na gut, das ist ein Spalt. Ja, sehe ich jetzt nur. Ja genau, das ist ja. Richtig. Du siehst, dass von vorne irgendein LKW in Trümmern da liegt. Francesco auf freiem Gelände durch die Halle marschiert, während die anderen sich unter die Deckung begeben haben. Ja, dann möchte ich mal die Tür hier anziehen. Im Sinne von öffnen, ja? Ja, und dann winke ich mal die hinter mir ran. Und dann zieh deine Gefolgsleute mal ran. Luigi gesellt sich auch dazu. Und warte mal, was jetzt passiert. Mhm. Ihr denkt an eure Schergen dann auch immer zu mitzubewegen. Mhm. Zwei Leute vor mir dann. Was macht denn meiner hier? Der ist nicht faul, der antwortet auf Francescos Aufforderung. Der ergibt sich. Legt sich am Boden. Ja klar. Er sagt, oh, ich wollte immer schon mal. Nein. Er schießt ein zweites Mal, aber er schießt warum auch immer ein zweites Mal daneben. Diesmal landet die Kugel dann eher zu Jacopos Füßen. Es spritzt also ein bisschen Staub vom Boden auf, aber da passiert nicht mehr. Meine Güte, das Glück ist ein Dumm. Ich gehe also noch weiter voran. Ihr hört aber noch ein klassisches metallisches Nachladen und Getrappel über euch. Dann wäre Jacopo wieder dran. Ich ziele mit meinem Revolver in die Richtung, aus der der Schuss gekommen ist. Da stehen aber und zwei deiner Schergen noch vor, ne? Naja, aber die bedeuten ja niemandem was. Na, aber man kann da schon vorbeiziehen, oder nicht? Ja, kann man. Muss man dafür mit Abschlägen rechnen, oder kann man das einfach gleich würfeln nochmal? Hey. Bam, bam, bam, bam. Dein erster Schuss ist ein extremer Erfolg. Verursachst du 1W10 Schaden. Okay. Alter, Kopfschuss. Die Dschungel haben manchmal noch Glück gehabt. Unglaublich, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. 10 Trefferpunkte verpasst und du wirst ein irgendwas dumpf aufschlagen auf dem Boden. Bump. Kein Schreien, kein nix. Einfach nur bump. Francesco. Das habt ihr jetzt davon. Ich lauf da mal hier rüber und werf im Verlaufen einen Blick da um die Ecke. Könntest du bitte anfangen, so die Worte, ich ducke mich, ich suche Schutz oder so in deine Aufzählungen mit einzubauen? Nein. Okay, gut. Also ihr habt schon über einen neuen Charakter gesprochen. Nein, noch nicht. Einfach nur, dass ihr gerade etwas irgendwie in anderen Sphären schwebt. Okay. Immerhin, ich bin jetzt hinter der Ecke, oder? Ja. Aber wie gesagt, ich wollte gerne sehen, was hier oben so ist. Kisten. Jede Menge Kisten. Mhm. Was machen deine Handlanger? Die würden dann jetzt vermutlich etwas vorsichtiger hinterherkommen, darum die Ecke linsen, hier etwas nachrücken von hinten, wenn der hier dann feststellt, da vorne ist ja gar nichts. Oder ist hier noch irgendwas zu sehen, wie Türen, Treppen oder sonst irgendwas? Stopp, der ist Zakupo. Das ist einer von meinen. Ah, einer von deiner, oh, Verzeihung. Die mit Rot und Orange sind meine. Okay, Falcone, du hast einen zweiten Schuss gehört. Nee, einen dritten sogar. Ja, dann guck ich mal hier so langsam jetzt in die Halle rein. Mit der Waffe voran. Du siehst, dass Francesco nicht weit von dir weg ist? Ja, dann gehe ich mal zu der nächsten Tür und mach die auch mal so. Du machst das Tor ganz auf. Ja, dass man zu beiden Seiten Deckung hat. Dann sag ich, hier, der Leonardo, pass auf den Gang auf. Stell dich halt so hin und guck nach den Gang. Daniele ist derweil schon ein gutes Stück weiter nach oben gekrabbelt. Auf der rechten Seite sieht er das erste Geschoss. Mhm. Ja, aber nicht mehr. Schwarz. Ja, der Daniele ist ja noch nicht ganz oben, ne? Ist ja auch nur draußen an der Mauer, genau. Ja, was ich auch übrigens noch mache, ich rufe ihn so, ich glaube, da oben sind noch mehr. Sicher. Ich habe das Fußgetrabbel auch gehört. Schnauze, ist Daniele. Zum Jacopo. Okay. Gut. Mann. Eine 91 jetzt gehört. Also es wird immer noch schlimmer, aber gleich bin ich rund. Die nächsten sind aber wieder sehr gut. Also wenn ich über die 100 drüber komme, dann geht's wieder bei. Also, na gut. Ihr hört ein Rattern einer Maschinengewehrs, klassischer Sound einer Tommy Gun. Und zwar kommen die Schüsse aus dem Büro raus, durch die leicht geöffnete Tür. Das heißt, etwa in dem Bereich schlagen überall Kugeln ein. Zwischen Falcone und Francesco, die ja noch in Deckung stehen, aber die Mauern ringsrum, da platzt überall jetzt so ein bisschen Stein ab, Holz splittert runter, auf die Treppe. Die dort nach oben führt. Zeigt einige Schusslöcher auf. Okay, also die Schüsse kommen noch immer vom gleichen Stockwerk. Mhm. Im Inneren der Halle sieht man keine Treppe nach oben. Oh ja, das ist eine Treppe nach oben, ne? Ja, das ist eine Treppe nach oben. Okay. Ja, und das ist nicht sehr schlau, wenn man sich da jetzt hinbewegt, wenn da drin einschießt. Ach, mach ruhig. Was machst du? Ich mach was. Ja, no, wir sind ja wieder rund. Ich lauf geduckt hierher, oder hier besser hierher, und versuch von unter dem Fenster in das Büro reinzulaufen. Okay, du läufst erstmal nur darüber, ja. Und die folgen dir, wie ich gerade feststelle. Okay. Nur zur Info, da ist auch ein zweites Fenster. Okay. Ja, dann versucht er, also dann lugt er halt in das Fenster rein. Aber wir sind so geduckt, dass wir unter der Scheibe bleiben und unter dem Fenster bleiben. Mhm. Wobei, dann müsste er sich theoretisch da auch irgendwie eher an der Wand halten, weil er nicht will, dass man ihn von hinter dem Fenster sieht. Geht das? Oder sollte er eher da dazwischen sein? Ja, das geht. Du kannst dich unter dem Fenster durchducken. Was ist denn hier? Francesco, du stehst vor dem Eingang zu dem Vorarbeiterbüro oder was auch immer das ist. Und da kam eben jede Menge Patronen raus. Ja. Jetzt aber gerade nicht mehr. Also, wie man das aus dem Film kennt, mit dem Rücken zur Wand hier stehend, dann in die Tür reindrehend, eine Salve abgeben und dann wieder mit dem Rücken an der Wand. Na gut. Hast du vor kurzem Max Payne gespielt oder so? Was für einen Fertigkeitswert hast du auf Fernkampf? Dann hätte er sich seitlich geworfen. Ja, stimmt. Und das wäre alles in Zeitlupe. Schauen wir mal an. Nicht genug, wie es aussieht. Ja, okay, wir brauchen uns also jetzt nicht drüber unterhalten. Ja, langsam. Also du hast einen Fertigkeitswert von 28. Das heißt, jeder Kugelhagel, jetzt sind wir nämlich wieder dabei, hat 3 Schuss. Wie viel Schuss willst du abgeben? Maximal 20. Ja, so 10. Gut, also du gibst 4 Kugelhagel ab. 3 oder 4? 3 sind 9, 4 sind 12. 4. 4. Der erste war ein Fehlschlag, dann würfel nochmal. Ach so. Der nächste ist dann mit Strafwürfel. Ist dann auch draußen. Okay, langsam jetzt. Fehlschlag. Okay, es geht alles. Du bist ja schließlich nur Anwalt, du bist tatsächlich nicht Max Payne oder Co., ne? Ja. Und wenn da immer die Möglichkeit besteht, dass man da vorbeischießt in dem kleinen Raum, ist das auch in Ordnung. Ja, es geht alles in die Decke und seitlich ab, es geht durch die Scheiben durch. Es war kein kritischer Fehlschlag dabei, ne? Dann haben wir Glück gehabt. Leider nicht. Aber Jacopo und seine beiden Jungs merken, wie Glassplitter überall runter rieseln. Ihr könnt natürlich nicht identifizieren, wer da geschossen hat, aber irgendwie fliegen da auch Kugeln in eure Richtung aus dem Büro raus. Ich könnte noch ein anderes Gelächter dazu ausstoßen. Was machen deine 4 anderen? Ja, wir können jetzt noch bis hierhin vorrücken. Falcone hat einen sehr merkwürdigen Einsatz von Francesco gesehen. Ja. Seine Tanzfertigkeiten sind vielleicht nicht ganz so falsch, aber seine Schießfertigkeiten reichen nicht aus. Was machst du? Habe ich hier richtig ein Fenster gesehen? Da hast du richtig ein Fenster gesehen, ja. Dann sage ich, Leonardo, gib mir Deckung. Und dann würde ich mich mal hier langschleichen wollen, geduckt. Geht das? Klar. Also gehst einmal wieder um die offene Tür rum, an der Mauer entlang und schleichst da bis zu dem Fenster hin. Dann würde ich nochmal reinlinsen. Mhm. Hoffentlich unentdeckt. Dann ist hat sich hoffentlich wenigstens zu Boden geworfen oder so. Du siehst in dem Raum einen schweren Schreibtisch, ein paar Regale mit Akten oder sowas an der Rückwand und hinter dem Schreibtisch hat sich jemand mit einer Tommy Gun verschanzt oder wie auch immer. Mich hat er noch nicht gesehen. Nö, du bist ja in seinem Rücken quasi. Kann ich jetzt noch was machen oder? Nee, du bist gerade gegangen, das wäre deine Aktion. Mal gucken, Luigi. Ja, kein Problem. Luigi blickt auch um die Tür rum, sieht aber nichts, wo er drauf schießen könnte, von daher... Nee, gut. Ja, nimm doch nochmal den Laster. Wer hat den Einsatz geplant? Unser Profi. Ja. Hat keiner was geplant. Hat einfach gemacht. Gut, 32 ist nicht gut. Nein, 32 ist nicht gut. Also es rattert wieder die Tommy Gun. Das erste Mal war schon mal erfolgreich. Das zweite Mal war nicht erfolgreich. 5 Kugeln kommen aus der Bürotür rausgeschossen und finden irgendwo ein Ziel. Das ist aber so richtig keins. Ja, versuch dich da jetzt mal rauszureden. Das sind doch genug Ziele hier. Hab extra nach der Wand gefragt. Ziegelsteine, hast du gesagt. Ja, aber die Tür nicht. Was eigentlich mit Daniele? Ist der schon oben? Ja, den schicke ich gleich hoch. Okay, also es zersplittert die Bürotür. Querschläger. Ja, ja, da sind ein paar Querschläger. Also Francesco nimmt zwar 2 Trefferpunkte und wo ist der andere hier? Der kriegt auch 2 abgezogen. Und Daniele, der ist auf dem Dach. Was sieht ihr denn? Ein Dach. Und drumherum vielleicht noch ein paar Dächer. Wenn nicht, möchtest du mal einsteigen? Wenn er Weihnachtsmann wäre, könnte er vielleicht... Das rechte ist jetzt der 2. Stock und das ist der, das Dach vom Nachbargebäude. Das ist ein bisschen tiefer, weil das, wo ihr drin seid, ist hat ein Stockwerk mehr. Das heißt, von oben kann er jetzt alles so überblicken. Er kann nur nicht ins Gebäude reinschauen, aber er sieht das Dach vom Nachbargebäude. Und da steht er jetzt drauf. Na gut, wir haben einen von der Gruppe getrennt und er ist vollkommen nutzen. Abwarten. Ja. Ja, stimmt, zumindest kann er noch davonlaufen und einer von uns braucht sich an den Charakter generieren. Dann gebe ich mir jetzt nochmal 100. Was machen wir damit? Ich sag ja, jetzt kommen meine guten Würfe hier. Eine 6. Von oben herunter wird geschossen. Aha. Ist der schwarze Strich neben der Treppe eine Wand oder nur das Treppengeländer? Das ist mehr wie das Treppengeländer. Das ist keine Wand. Ich wollte nur klar machen, wo man die Treppe rauf kann. Nämlich hier geht man rauf. Also von daher wird von hier geschossen. Das hat gerade Leonardo ins Jenseits befördert. Nein! Wahrscheinlich mit der ganzen Zeit. 12 Trefferpunkte, genau. Jakobo, über die rieseln die Glasscherben. Ja, ich versuche durch das Fenster durchzulugen und abzudrücken auf denjenigen, der dahinter steht. Also quasi kurz raufschauen, Pistole über den Fenstersims abdrücken und wieder runter. Okay, gebe ich dir aber dann einen Strafwurf, weil es halt... Nicht gezielt ist. Genau. Ja, passt. Ja, hätte auch so nicht gepasst. Jetzt hätte sich das Verhältnis umgekehrt. Jetzt sind meine Würfe gut. Aber... Nein, das sage ich jetzt nicht. Der schlechtere Wurf ist ein 100er. Ja, so ein Patzer. Ja. Du möchtest, dass ich die Kugel auch abprallen lasse, ja? Nein, eigentlich nicht. Die prallt von meinen stahlharten Muskeln ab. Um Gottes Willen. Querschläger und trifft deinen Nachbarn, genau. Obwohl, ist ein 100, ne? Gut, Ladehemmung, ne? Ja, theoretisch wäre es Ladehemmung, aber jetzt heißt das, deine Pistole, die kennt ja eigentlich keine Ladehemmung. Es hat nicht geknallt, es war ein Fehlzünder. Die Kugel ging nicht los. Klick. Okay. Ihr hört alle einen Klick. Schwarzpulver ist nass geworden. Ja. Das war mein Klick. Das war, genau, wissen die anderen nicht. Was machen deine Schergen? Meine Schergen machen ebenso. Der obere versucht auch durchs Fenster durchzuschießen. Was hat der für eine Waffe? Na, ich glaube, es haben alle außer ich eine Tommy, oder? Dann geht ein 100er. Weil das auch mit Strafwurf, weil das ist ein bisschen sperrig dann, ne? Okay. Das heißt, ich muss mal würfeln. Du hast ein W00 geworfen. Ach so. Das wäre schon mal ganz gut, aber. Nein, ich habe mich vergeben. Ein W00. Aber jetzt hast du nochmal verpasst. Ich darf nicht weh. Ein D100. Ja, das ist ganz gut. Und nochmal. Oh. Das ist nicht gut. Okay, da rattern also auch einige Kugeln. Zwar durch die Scheibe, bei Falcone rieseln vielleicht jetzt auch ein paar Glasscherben runter. Okay. Wir schießen uns vielleicht gegenseitig alle. Jetzt hast du noch deinen zweiten Handlanger. Ja, der schmeißt die Granate rein. Ja, nee, ist schon klar. Man muss es mal versuchen. Molotov-Cocktail? Nein, okay. Ja, der versucht auch dasselbe, mit seiner Tommy da reinzuschießen. Mhm. 51 reicht nicht. Noch mehr Scherben bei Falcone. Du spürst, wie die Wand vibriert. Ja, ist wieder weg. Francesco. Ja, sehen wir hier oben jemand am Ende der Treppe? Von deiner Perspektive aus nicht, nein. Von meinen Schergenperspektiven? Noch weniger, noch weniger. Die stehen noch günstiger. Gut, dieser Scherge hier, ich bedeute ihm, dass er reinschießen soll, in der Hoffnung, dass er es besser kann als ich. Also er dreht sich da kurz rein, schießt auf den da hinten 3 Kugelstöße und verschätzt sich dann wieder. Also die haben alle 50% Chance. Von daher. 1D. Ja, da fehlt noch eine D vor. 1D, 100. Eine 100 werfen ist einfach. Das kann jeder. Das passt. Da gehen also 5 Kugeln schon mal rein. Dann gib mir mal den Schaden, den du machst. Das ist 1W10 plus 2. So, da der aber hinter einem schweren Schreibtisch hockt, gehen da nochmal 2 von weg. Bleibt also ein Schadenspunkt übrig. Ja, aber er ist abgelenkt. Das heißt, Time for Falcone. Also, ich bin da weg. Es ist Zeit für Heldenmut. Was machen die anderen? Was macht Francesco selber? Da kann vermutlich innerhalb einer Runde nur einer durch die Tür schießen, oder? Ja, das würde ich mal so sehen, genau. Also bei Jacopo ging es, weil es 2 Fenster sind, aber an der Tür, das wird schwierig. Die anderen, die sichern halt hier jetzt nach oben halt so ein bisschen ab, weil da jemand die Treppe runterkommt und ich genauso. Dann Falcone. Ja, ich sehe, dass da Leonardo geknallt wurde und wird mal hier hinrennen und dann aus der Hocke mal um die Ecke gucken und vielleicht noch schießen, nicht da. Würde ich dir aber mindestens einen Strafwürfel geben, von unten rauf, schräg. Du siehst tatsächlich was, aber es ist mehr so, du siehst die Beine von irgendjemandem da oben. Ja, okay. Nee, reicht nicht. Also auch da gehen, du hast auch die Tommy Gun, ne? Genau, 3 Kugeln sind weg. Es sei denn, du willst noch mehr schießen. Dann hättest du jetzt beim nächsten 2 Strafe. Ja, nee. Lass mal. Okay. Geh wieder in Deckung. Was macht Daniel? Der steht oben auf dem Dach. Ah, da kann er nicht viel machen, oder? Muss halt zu gucken. Oder was ist das hier für eine Hand? Das ist die von dem Gegner. Ach so, so machst du das, ja, okay. So, jetzt ist er weg, die Hand. Also rechts ist erster Stock, ne? Es ist sehr verwirrend hier mit den 2 Bildern. Guckt hier runter oder so. Wer hält dich im Visier? Ach, gib mir Deckung. Luigi, was macht der? Hat auch kein wirklich geeignetes Schussfeld. Er könnte es genauso. Ach komm, der probiert's auch mal. Ich glaube, das reicht nicht. Nee, das reicht auch nicht. Also Luigi macht da auch nichts. Dann sind wir wieder bei Jacopo. Bei mir. Nee, stimmt gar nicht. Halt. Die Gegner dürfen ja auch was machen. Mist aber auch, ne? Also, dann schießt erst einmal derjenige, der da oben steht. Hat er wen im Visier? Er könnte auf Falcone ansetzen, das macht er auch. Er versucht Richtung Falcone. Da treffen dann auch 2W6 plus... Hinter der massiven Steintür. Holztür. Ja, du hast hier aber auch vorgebeugt zum Schießen, ne? Ich bin wieder zurückgegangen. Du bist tot. Nee. Er hat ja Deckung. Also, von daher, die gestehe ich ihm ja. Also, im Gegensatz zu Leonardo, der stand ja völlig frei. Und Falcone da schon unter Deckung. 4. Das tut trotzdem weh. Das ist nicht gut. Also im Büro vernehmt ihr Schritte, damit ist wieder an Jacopo. Ja, ich versuche einen beherzteren Schuss. Ich nehme ein bisschen mehr Mut zusammen, spring nicht nur auf, sondern steh auf, lehne meine Hand gegen das Fenster, sodass ich eine Auflagefläche habe und schieße dann. Du siehst, dass derjenige sich Richtung Tür bewegt hat. Mhm. Ist also jetzt nicht mehr hinter dem Schreibtisch in Deckung, sondern bietet dir ein ganz gutes Schussfeld. Okay, ja, dann schieße ich. Ja, dann schieß. Nein! Kannst du nochmal schießen? 50 statt 40, ja, du kannst nachher nochmal, mit einem Strafwurf kannst du nachher nochmal dran gehen. Deine beiden anderen? Meine beiden anderen, würde ich sagen, der hintere, also der beim zweiten Fenster, schießt auch. Muss der wieder Strafwurf mit Tommy? Ja, den würde ich mit Strafwurf immer sehen. Dann passt es nicht. Wäre schön gewesen, aber reicht nicht. Und mein zweiter Freund versucht sich hierher zu bewegen und nach oben. Wie weit würden der wird nicht die Treppe raufschneiden, der wird auch nicht die Treppe rauflaufen. Nee, also du kannst die Treppe rauflaufen, aber da wirst du irgendwo mitten auf der Treppe. Erschossen, ja. Okay. Ja, dann versucht er da irgendwo, wo er sich noch unter der Treppe wegducken kann, versucht er sich da zu positionieren. Also so, dass ihm die Treppe noch Deckung bietet. Francesco. Ja, da ist einer viel besser kann als ich, soll mein Kollege hier, der nochmal da reinschießt. Der wird aber feststellen, dass das Ziel jetzt hinter der Tür wohl sein muss. Hat also kein freies Schussfeld. Ja. Ist hinter der Tür, ja? Mhm. Holztür. Ja. Ja, so eine Holztür ist auch wunderbar zu treffen. Und so massiv wird er nicht sein. Also er schießt schon auf den. Okay. Zur Not durch die Tür, ja. Mhm. 53 reicht leider nicht. Ja, hätte wahrscheinlich noch die alte Position im Ziel. Ballert in den Raum rein. Kann ich schon eine zweite Salve machen oder kommt die später dann? Die kannst du noch dazu packen. Dann macht das schon noch. Da kommt aber ein Strafwurf dann drauf. Mhm. Aber reicht nicht. 79 und 70. Geht nicht. Ich bin 1 Meter von der Tür vor weg und verfehlt sie. Ja, er sprayt einfach in den Raum rein. Er hat nicht ganz mitgekriegt, dass er hinter der Tür versteckt ist. Ja, ich selbst überlege noch, wie man mit dem Typen da oben fertig wird. Können natürlich einfach die Jungs vorschicken, aber ich weiß nicht, ob die das tun würden. Naja, du bist ja schon quasi unverwundbar. Du bist doch einfach so quer durch den Raum stolziert, ohne dass dir was passiert ist. Mhm. Oder warte mal, könnte der, ich habe hier nach dem zweiten, einfach praktisch gegen die Tür rennen und da irgendwie gegen die Wand hämmern. Einfach hier gegen die, ups, da gegen die Tür mit voller Wucht geht das nach hinten drücken. Wird natürlich jetzt ein bisschen haarig, wenn der eine schon so halb in der Tür stand und da rumgeballert hat. Der andere läuft da jetzt einmal drum rum gegen die Tür. Kannst du machen. Okay. Also irgendwie ein Stärkewurf oder sowas? Was ist deine Absicht? Naja, soll praktisch die Tür komplett auframmen und der Typ, der dahinter steht, wird dann hoffentlich gegen die Wand gehauen. Mhm. So ein Tritt tut es auch. Ja gut, dann gib mir einfach mal auf, was mit Stärke noch bei rumkommt. Ja. Also nicht deine Stärke, sondern auch da Stärke 50. Ja, reicht. Er schmettert sich also gegen die Tür. Die Tür donnert nach innen jetzt gänzlich auf gegen einen weichen Widerstand. Ihr hört von hinten und vielleicht irgendwas Metallisches, das zu Boden fällt. Ja, wunderbar. Falcone. Wie viel Schuss kann ich absetzen, wenn ich die Tür danach noch zukicken will? Also du willst jetzt 2 Aktionen machen, ja? Schießen und Türe zu machen. Ja. Dann wäre das auf jeden Fall mit dem Strafwurf von vornherein. Na gut. Geschafft. 6 Schaden, wenn es 1d10 sind. Hab nicht aufgepasst. 1d10 plus 2 sogar, dann sind es 8 Schaden. Und du hast oben auf den am Treppenabsatz geschossen, ja? Ja, natürlich. Du hörst ein Aufschreien, ein Poltern und dann schmetterst du die Tür auch schon wieder zu. Ich rufe dabei, du Schwein! und lehnst dich mit dem Rücken an die Türe dran. Ja. Du siehst dabei, dass die Tür ein großes Fenster hat. Nein. So, was macht Luigi? Ja, er sieht er hat kein geeignetes Schussfeld da an der Stelle. Außerdem hat Francesco das schon gerade irgendwie im Griff. Und er checkt nochmal um die Ecke und sichert da nochmal hinab. Ich dachte, er sei unser brutaler Killer. Keine Fremdaktion. Jacopo. Ey, ohne Scheiß, ich stehe jetzt so 6 um dieses kleine Häuschen und kriegst dich auf der Reihe. Warum? Wir kommen da voran? Ja, also er hat seine Waffe verloren, offensichtlich, oder zumindest haben wir das gehört. Du hast irgendwas gehört, es könnte seine Waffe gewesen sein, ja. Es könnte aber auch sein Roboterarm. Ja, ich mach dasselbe nochmal. Also ich gehe aus der Deckung raus und gebe einen gezielten Schuss auf ihn ab. Dann mal los. Wieder nix. Wie schlecht. Bald ist dein Magazin aber leer, ne? Wie viel hast du noch? 1 oder 2 Schuss hast du noch? Warte, ich zähle gerade. 1, 2, 3, 2 Schuss habe ich noch. Okay. Jetzt hast du noch deine 2 Handlanger. Ja, der zweite Handlanger schießt auch von hinten auf ihn. Der zweite Handlanger ist der hier oben, ne? Genau. Mhm, okay. 77. Ja, er hat kein so schickes Schussfeld, weil an der Tür lehnt ja noch Francescos Handlanger Nummer 2, ne? Der die Tür aufgeschmettert hat. Von daher, der Schuss ging ein bisschen daneben. Und wenn der sich hinter der, mein zweiter Handlanger, wenn der hinter seiner Deckung hervorschaut, sieht er dann oben irgendwas, auf das er schießen kann? Der schaut die Treppe rauf und sieht da nichts, nein. Dann tut er einfach eine Salve ins Leere abfeuern. Mhm. Bringt dir nichts. Versagen auf volle Linie. Francesco. Okay. Ich rufe meinen beiden Hiesigen zu, also den beiden, die hier mit mir an der Tür sind. Kümmert euch um den, in der Annahme, dass er jetzt schon entwaffnet und erstmal irgendwie in der Luft dringt. Rest folgt mir. Stürme da, dann hoch. Wenn sich da oben irgendwas rührt, schieße ich einfach wild drauf los. Du stürmst mit 2 Mann die Treppe rauf. Ja. Lange Scherben kann ich ja nicht machen. Du sagst, du befiehlst aber allen, dass sie mitkommen. Ja, genau. Meinen beiden, die hier an der Tür noch sind, der eine, der sich eingedrückt hat und der andere, der vorher geschossen hat, die sollen den da hinter der Tür sich krallen. Alle anderen sollen mit hochkommen. Ja, also ich würde dem nachgehen. Ja, langsam, du bist jetzt gerade noch nicht dran. Achso, Entschuldigung. Ne? Francesco, du kommst maximal bis zum oberen Treppenabsatz. Ach, soweit doch, gut. Die anderen dann irgendwo auf der Treppe hinterher. Du siehst aber oben jetzt nichts außer, also jetzt kann ich ja wieder aufdecken. Zwei Füße vielleicht. Eine Blutspur? Genau, so in etwa. Ist hier oben etwa auch noch eine Tür? Ja. Die hat man von außen gesehen. Von der Front, die hat man von außen gesehen. Ja, das ist so eine, ja, da drüber ist auch so ein Kran gestellt. Da konnte man also auch Lasten hochheben und von oben ins obere Stockwerk reinladen. Dann ist Falcone wieder dran. Würde es was bringen, wenn ich meine Wunden versorge? Erste Hilfe könnte dir auf alle Fälle ein Pünktchen oder so zurückgeben, ja? Ja, dann drücke ich mich mal hier an die Wand und verbinde mich mal. Leckst deine Wunden. Ja, ich reiche mir mein Hemd auf oder so und verbinde den Arm, der getroffen wurde. Mhm. Hey, der Chef. Okay, dann gib dir mal ein W3 zurück. Na, immerhin. Nett. Wenn wir den Daniele die letzten 3-4 Runden schon bewegt hätten, dann wäre jetzt eigentlich auch schon im Kampf geschehen, oder? Wieso? Na, weil der ja momentan eigentlich ziemlich im Leo steht. Also Dominik hat ihn ja immer wieder mal bewegt. Der befindet sich auf der gleichen Ebene wie jetzt Francesco, aber außerhalb des Gebäudes, ne? Auf dem Dach vom Nebengebäude. Aha. Vielleicht sollte ich nochmal eine Frontansicht malen. Nein, mir schon, also ich verstehe, dass das Obergeschoss von dem, also dass das hier quasi das hier ist und dass das hier der erste Stock von dem hier ist. Aber warum ist der Daniele hier hochgekommen, wenn die Leiter hier ist? Der ist übers Dach gelaufen. Ach so, dass ich dann hier, ja, okay. Und da gibt's hier auf dem Dach gibt's keine Einstiegsfenster oder irgend sowas, wo man eh auf das Obergeschoss schauen könnte. Irgendwelche, weil normalerweise haben wir so Dachschrägen oder so Lagerhallen oft Dachfenster, damit es nicht zu dunkel ist in der Halle, ne? Es ist nicht vorgesehen, ne? Ich war noch nicht. Nee, hab ich so nicht eingeplant, ne? Okay, ja, passt. So, da unten habt ihr quasi skizziert die Frontansicht. Ja. Na, bis jetzt läuft das Ergebnis gut. Und für meinen ersten Schuss, der ja tatsächlich unglaublicherweise getroffen hat, kann ich mal bei Fernkampf ein Häkchen machen, oder? Und dann irgendwann mal einen Stein an. Ja, aber bei Faustfeuerwaffe, ne? Fernkampf, Faustfeuerwaffe. Ja, habe ich genau. Dann wäre jetzt Jacopo wieder dran, ne? Ich wäre wieder dran. Es ist noch keiner von den beiden Schergen ins Zimmer reingestellt. Wobei, nein, er hat ja gesagt, die machen das und ich soll im Lager laufen. Dann tue ich das. Mein erster Scherge läuft die Treppe hoch, ich laufe hinterher. Mein zweiter Scherge läuft geduckt hinter den Fenstern auch. Francesco, du siehst oben am Treppenabsatz relativ großen Raum. Dort stehen diverse Kisten rum und am Boden eine Blutspur, die mehr oder weniger geradeaus von dir führt, hin in Richtung eines Stapels Kisten. Okay, dann habe ich jetzt sozusagen Blut geleckt und würde bin ich unter den Kisten. Ausschwärmen hinter mir, beiden Jungs zumindest. Also du stürmst vor bis zu den beiden Kisten und siehst dahinter, da liegt einer am Boden und richtet seine Langwaffe auf dich. Ups, ich springe zurück. Deine anderen beiden laufen in die Fläche rein, sehen... Na gut, sehen eigentlich sonst nur Kisten, genau. Falcone. Ich sehe gerade, dass die ganze Mannschaft da hoch marschiert. Alles klar, Falcone, ruft Luigi dir zu. Ja, geht schon. Nur ein Kratzer. Aber Leonardo hat so schlimmer erwischt. Ja, ich seh's. Kommt. Wer deckt eigentlich vorne den Laden? Keine Ahnung. Daniele ist auf dem Dach. Ich guck mal nach oben. Daniele, geh mal nach vorne. Klar. Ja, dann marschiert er nach hier und guck mal, was Sache ist. Behält die Front im Eingang. Und ja, ich würde mal gerne zu Luigi rüber, damit ich nicht ganz ohne Deckung da bin. Oben kracht ein Schuss. Oh. Ja, aber ich hab ja Glück. Also ein Schuss ist gut, sind mehrere, es rattert. Okay, den zweiten brauche ich gar nicht zu versuchen. 5 Kugeln fliegen durch den Raum und verursachen die üblichen 1d10 plus 2. Oh, nur 4. Aber irgendwie Entdeckung durch die Kisten, weil ich ja zurückgespinnt. Ja, du bist da in Entdeckung, aber es trifft... Achso, ich fühlte mich angesprochen durch den Schaden. Trifft den und... Deine 2 Schergen, die oben in der Mitte des Raums stehen, die trifft's halt. Von dem am Boden liegenden? Nein, nicht von dem am Boden liegenden. Es kam aus der hinteren Kälte. Hm. Aber der am Boden liegt, der drückt auch einmal ab. Ja, aber aus der Lage verwundet, nee, das gibt nichts. Gibt Strafwurf, da kommt er nicht weit. Also er schießt, aber er verfehlt dich. Hm. Geht einmal in die Decke. Jacopo. Meine Schergen laufen Treppe hoch. Ja, wir stehen uns da ein bisschen im Weg. Du siehst aber, dass die beiden getroffen wurden. Die gehen also kurz ein bisschen zu Boden. Das heißt, ich spring mit der Kiste in Deckung und der... Kann er bis dahin, nein, oder? Nee. Ja, dann läuft er zu dem und... Nehmt den als Deckung, schon klar. Versucht ihn zu versorgen. Der andere bleibt noch so halb am Treppenabsatz, also auf der Treppe stehen. Und lugt einfach nur so in den Raum rein. Dann Francesco. Sollen wir erst die beiden unten abfrühstücken? Stimmt, die gibt's auch noch, das hatte ich schon abgehakt. Ja, also, die würden dann praktisch um die Tür rumgehen, den Typen einsammeln und fertig. Oder nicht? Also mindestens einmal auf Nahkampf Handgemenge. Ich weiß nicht, wie sehr der in die Tür irgendwie den Atem gebrochen hat. No, der steht noch da, der steht noch stabil. Hat nur seine Waffe verloren, aber steht noch stabil. Ja gut, aber jetzt stehen da 2 von den Jungs mit Tommy ganz vor ihm. Ich würde sagen, wenn er sich ergibt, kriegt er mal mit dem Kolben in die Fresse. Ansonsten kriegt er 2 Salven ab. Dann gib einmal Nahkampf Handgemenge. Okay, gewährt hast du. Ja, 50% müsstest du knacken. Okay, du triffst, aber verursachst keinen großen Schaden. Der wehrt sich also noch ein bisschen. Das zweite ist besser. Okay, 1v3. Ja. Das ist gut. Damit sagt er zu Boden, hält sich sein Kinn. Ich glaube, es war ein Bauch, ein Schlag gegen die Brust. Von daher, der wehrt sich nicht mehr. Gut. Dann gucken wir, was Francesco selber macht. Der wird sich da in Deckung werfen. Der andere eher hier. Und ich sehe doch meinen Gegner da unter dem schwarzen Kästchen. Ne? Ja. Oh, so nah ist er. Das ist gut. Der liegt am Boden. Der liegt am Boden. Hm? Kann ich mit einem Fuß auf seinen Arm treten, den er die Waffe hat? Problemlos. Der ist auf 20% runter. Also von daher, der macht nicht mehr viel. Okay. Also, mit einem Fuß auf seinen Arm. Und mit dem linken Dann auf ihn abgedrückt. Also ich drehe ihn auf den Arm, dass er halt nicht mehr zurückschießen kann und schießt dann von oben auf ihn runter. Na gut, okay. Wie viel Schuss? Eine Salve sollte noch reichen. Okay. Das ist ja fast ein aufgesetzter Schuss. Ja, von daher, da brauchst du nicht zu würfeln. Obwohl, ja doch, du kannst würfeln, vielleicht hast du ja noch, klemmt deine Tommy Gun. Klemmen tut sie nicht, die hätte sie erbärmlich. Genau, der ist blut. Der hat Leonardo getötet. Ah, Falcone. Was eigentlich mit Wanderlager hinten? Frage ich mich. Was weiß ich? Ich bin ja nicht der Boss. Geschweige denn Touristenführer. Ja, ich sag mal leise, besser wär's. Ja, komm, wir gehen nach vorne. Schleichst durch die Gasse nach vorne. Ah, jetzt im Auto. Gebt mir bitte alle einmal eins auf Horchen. Kommt denn die Polizei? Oder? Die drinnen sind mit einem Strafwürfel. Ja, der hat's mich gekostet. Dann gebe ich mal 4 Punkte aus. Ich hab's auch nicht geschafft. Dann kracht oben wieder eine Tommy Gun. Erste Salve passt, zweite Salve nicht. 10 Trefferpunkte. Das heißt, der ist erledigt. Das habe ich jetzt gehört. Ja, kommt gleich. Der ist auch hin. Ihr habt 2 weitere Verluste zu beklagen oben. Trotz der Deckung durch die Kiste. Ich weiß natürlich nicht, von wo der Schuss jetzt kommt. Vielleicht kommt er doch nicht mehr von. Er ist dafür bloß verantwortlich. Naja, vielleicht der sich raushält und nicht mitmacht. Meinst du den, der dafür verantwortlich ist, dass ihr erst da oben seid? Und damit werden wir wieder bei Jakuba. Ja, ich sehe niemanden hinter den Kisten. Du siehst niemanden hinter den Kisten. Du bist selber hinter einer Kiste in Deckung gegangen? Ja, ja, weil man achtet ja gebannt auf seine Umgebung, wenn man sich fürchten muss, davor geschossen zu werden. Was vielleicht das Mündungsfeuer? Das Aufflackern, genau, das Mündungsfeuer einer Tommy Gun da gesehen. So, wenn ich da jetzt um meine Kiste herumlaufe, hinter die 2 anderen Kisten und mit einem beherzten Sprung den umschmeißen will, was müsste ich dafür tun? mindestens einen Strafwurf in Kauf nehmen. Ja, aber das ist doch eine ganz schöne Distanz. Einmal rum, Schwung nehmen auf einen. Und was wäre die Fähigkeit, auf dich werfen müsste? Jetzt wieder auf Nahkampf dann. Nahkampf, Handgemenge? Mhm. I like that. Das sollst du ja können. Ich wollte gerade sagen, das sollst du können. Okay, ja, dann tue nicht den, sondern mich. Und dann mache ich das. Ich laufe daher und springe den Typen an, als ob es genommen ins Kreuz. Easy cheese. Wie viel Schadenspunkte verursachst du? Ist ein W3 plus Schadensbonus oder Stärkebonus. Und Stärkebonus ist. Schadensbonus. Schadensbonus. Habe ich eins? Nein, habe ich ein D4. Also ein D3 plus ein D4. Nein! Ja, 2-2, das war echt, du reißt ihn zu Boden, liegst halt so halb auf ihn drauf. Ich meine, was hast du mehr erwartet, was wolltest du sonst erzielen? Ja, das ist eh schon gut. Genau. Er schießt zumindest nicht mehr meine Freunde oder Bekannten. Dann hast du noch 2. Nein, nur einen, oder? Einer steht auf der Treppe und der, achso, nee, der andere ist schon hinüber, ja. Der andere ist, der wird da hinter die Kiste laufen, oder vielleicht sogar daher. Okay, Francesco, du stehst auf einem mit Blei vollgepumpten Gewesenen. Sehe ich noch irgendwelche Gegner? Habe ich noch den Eindruck gehabt, dass da mehr als ein weiterer Schütze da hinten war? Nö, ich denke nicht. Aber du hast halt mitbekommen, dass von da aus nochmal Schüsse erfolgt sind und dass Jacopo uns so dahin gestürmt ist. Okay. Ich guck dann mal rüber. Lauf an den Kollegen vorbei, ob da bei denen noch was zu machen ist. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Die beiden unten versorgen den halt da endgültig, dass der sich nicht mehr bewegt. Sollte er ins Jenseits befördert werden, oder? Nein. Brauchen wir noch einen, den man befragen kann. Und wenn das erledigt ist, würde die halt hochkommen. Währenddessen setzt Falcone seinen romantischen Spaziergang vom Nachmittag fort. Wir haben uns ja eine schöne Zeit. Mit Luigi, da werden wir wieder ein Thema. Das hat... Falcone. Ja, ich lass Luigi an Steuer und setz mich vorne daneben hin. Was macht Daniele? Der kommt runter. Ich weiß ja nicht, ob er es schafft in der einen Runde. Nein, in der einen Runde sicherlich nicht. Ja, kann er sich so runterschlittern lassen? Ja, es sind sicherlich 4 Meter bis zum Boden. Ich weiß ja nicht, was das für eine Leiter ist. Ach so, die Feuerleiter dahin. Ja gut, der muss ja erstmal wieder auf das andere Dach rauf. Da, ich habe, während du weg warst, eine kleine Skizze nochmal gemacht, eine Frontansicht. Und er ist jetzt wo? Er ist jetzt hier. Und wir sind wo? Ihr seid da. Wie das denn? Wie ist er denn da hingekommen? Ich dachte, er ist auf dem... Er ist das auf das Dach und auf der anderen Seite wieder runter. Dafür weiß ich ja gar nichts. Du hast ihn doch dahin platziert. Ich habe gesagt, er soll aufs Dach und nicht Parcours laufen. Ja, ist auf alle Fälle auf dem anderen Dach jetzt. Ja, gut. Dann kommt jetzt in der nächsten Runde runter. Ich habe keinen Spieler mehr im Rennen, von daher Jacopo. Ja, ich schlag einfach weiter auf ihn ein. Versuche ihn irgendwie einen gezielten, entweder schlag in den Magen gegen oder irgendwo einen Knockout-Schlag gegen den Kopf zu verpassen. Ihr hört Schritte über euch. Das führt keine Treppe nach oben, nicht wahr? Nein. Also, und es ist klar, dass es dann auf dem Dach sein. Ja. Okay. Also ich habe auf jeden Fall einen Erfolg. Und ein bisschen noch Schaden. Na bitte. Der ist auf 20% runter. Also er ist noch nicht bewusstlos, aber der wehrt sich nicht mehr. Okay. Dann könnten wir ihn jetzt vielleicht befragen, Jakob. Ja? Bist du noch nicht fertig mit ihm? Na, einen Schlag will ich ihm schon noch vor. Also, wobei, das können wir ja dann wahrscheinlich, wenn er sich eh nicht mehr wehrt, abkürzen. Also ich boxe ihm dann halt noch ein paar Mal eine drauf, biege ihm dann die Arme nach hinten und quasi fesseln werden wir wahrscheinlich jetzt nicht auf die Schnelle, aber ich werde ihn halt irgendwie so unschädlich machen und den Francesco präsentieren. Also, was habt ihr davon, sage ich ihm. Laut ist Hauptquartier, was ihr habt. Und hörst von draußen ziemlich deutlich Polizeisirenen. Wenn sie braucht, kommen sie nie. Ja, nimm den mit und dann ab, weg hier. Sollen wir unsere Freunde auch mitnehmen? Wenn es geht, wenn wir noch genug Tragekapazität haben. Ich packe auch ruhig mit an. Wo ist der Falcone? Der soll doch, der kann doch auch. Falcone, komm hoch! Also ich packe mal den einen, den ich gerade unschädlich gemacht habe. Von draußen hört ein Motorengeräusch, ein Auto fährt. Ja, das fallen. Die beiden Jungs hier unten noch in dem Büro bringen ihren Gefangenen mit. Und einer von den beiden kann ja auch den Leonardo mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen. In den Kofferraum. In welchem Wagen ist noch Platz? Wir haben jetzt eine gegnerische Leiche mitgenommen. Was? Ja, und ihr habt den Gefangenen aus dem Erdgeschoss und den Gefangenen aus dem Obergeschoss raus. Aus dem Erdgeschoss waren zwei. Also, dann habe ich da einen zu viel eingepackt. Ja, okay. Also dafür brauchen wir noch den einen Gefangenen von oben. Ja, okay, ist egal. ja. Ihr habt zwei Gefangene und insgesamt selber auch drei Verluste, ne? Ja. Das hat sich ja voll gelohnt. Wir haben sie dann gezeigt. Yeah. Damit gibt er Gas und rauscht. Bist du bei mir im Auto? Und sagst es laut? Ja, ist bei dir. Ja. Halt die Fresse, Jakob. Und halt mir meinen Arm. Was denn? Wir haben das doch gut gemacht, oder? Ich hab gesagt, halt die Fresse! Mit quietschenden Reifen verlasst ihr ein Schlachtfeld. Euch kommen ein paar Polizeifahrzeuge entgegengerauscht. Und da schlagt ihr euch vielleicht durch die Gassen, durch verschiedene Straßen, quer durch die Stadt. Ja, halt über die Brücke. nach eben an, genau, okay. Ja, bis in circa 2 Wochen oder sowas, ne? Ja. Ich danke fürs Mitspielen. Tschüss, danke sehr. Ciao. Tulu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Fritz Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Ist nur bei mir die Karte gerade abgestürzt? Nee, die ist einfach nur geswitcht auf schwarz. Achso, okay. Baut da gerade was Neues auf. Okay, er hat also wirklich was vorbereitet. Ich habe da tatsächlich mal was vorbereitet, genau. Wie zweifelnd er das sagt. Nein, wirklich. Weil sich so angefühlt hat kurz, als würde er nicht glauben, dass wir wirklich so dämlich sind. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2017.